Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Herzlich willkommen zum letzten Video von unserer Reihe. Ich möchte gerne heiraten, ich weiß nicht wie. Heute werden wir inshallah ta'ala über die Nikah sprechen. Wie wird die Heirat im Islam abgeschlossen und was ist dabei zu beachten und wie läuft die Walima ab und was soll dazwischen alles passieren. Darum werden wir inshallah ta'ala heute sprechen. Die Nikah, die islamische Heirat, ist wie gesagt vorzuziehen. Man sollte das nicht so lange rausziehen. So schnell wie möglich die Nikah machen, damit die Ehepaare der Fitna entkommen und inshallah ta'ala einen Teil dieser Ruhe inshallah ta'ala füreinander empfinden und sich besser kennenlernen können. Wie läuft die Nikah ab vorerst? Für die Nikah braucht ihr keinen Imam. Ihr braucht keine Moschee. Es genügt der Vater, beziehungsweise in erster Stelle natürlich die Zustimmung beider Parteien. Der Mann und die Frau müssen ja wollen, aber das Ganze spricht ja dazu, inshallah ta'ala, dafür, dass man will. Also der Vater fragt nochmal die Tochter, möchtest du heiraten? Die sagt ja, dann ist inshallah ta'ala alles gut. Und der Mann will ja inshallah ta'ala auch heiraten. Was braucht man? Den Vater braucht man. Man benötigt mindestens zwei Zeugen. Besser wäre mehr. Und zwar zwei männliche Zeugen, die vertrauenswürdig sind. Man benötigt die Brautgabe, ob man die schon voraus im Geheimen gegeben hat oder sie offen gibt, das ist inshallah ta'ala einem selbst überlassen. Wichtig ist, dass man das im Ehevertrag mit aufnimmt. Was braucht man noch? Das Wichtigste, dass jetzt, wenn die Parteien dann zusammensitzen, dazu wie gesagt braucht man keine Moschee, kann man das zu Hause machen, im Haus des Jungen oder im Haus der Frau, das kann man planen, vielleicht einen engen Kreis einladen von 10, 15, 20 Leuten, Tante, Onkel, nicht zu viel, weil die Hochzeitsfeier soll ja auch noch was haben. Das ist nur ein kleiner Kreis, damit man einfach den Ehevertrag abschließt. Und am besten natürlich für Zeugen. Viele machen das immer so geheim. Sagen ihm den Imam und der sagt dann zwei, drei Sachen, dann sind die verheiratet. Und das ist Sinn davon ist, dass viele das mitkriegen, inshallah ta'ala. Dass wenigstens die Verwandten, Bekannten schon wissen, okay, die sind verheiratet. Aber noch nicht so viel wie bei der Walima, beim Hochzeitsessen. Und das ist der Sinn von Walima, wo sich inshallah ta'ala kommen. Wie läuft das Ganze ab? Sie können sich gerne hinsetzen, man sagt Bismillah. Macht Frieden und Segen auf den Propheten, sagt Wassalat, Wassalamu ala Rasulillah. Die zwei Sachen sollte man machen, weil ohne Bismillah eine Nikah zu machen ist nicht so sehr schön. Und die Sunna, auch Segen auf den Propheten zu schicken, ist natürlich auch ein Segen für einen selbst. Und dann sagt der Vater, ich verheirate dir und ich gebe meine Tochter, nennt ihren Namen am besten, meine Tochter Zainab, meine Tochter Aisha, meine Tochter Fatima, zur Ehefrau. Und der Mann sagt, Bismillah, Salat, Salam, ala Rasulillah, das gleiche, Bismillah und Salat auf den Propheten, und sagt, ich nehme deine Tochter, je nachdem, Zainab, Fatima, Aisha, zur Ehefrau an. Das war's. Dann ist man offiziell verheiratet. Dann ist man offiziell verheiratet. Dieses Ijab, Qabul ist sehr, sehr wichtig. Dieses Geben und das Nehmen. Das Anbieten und Akzeptieren. Also willst du sie heiraten? Oder willst du meine Tochter heiraten? Er sagt ja. Und fertig. Dann ist man verheiratet vor Allah subhanahu wa ta'ala. Danach kann man gerne Ringe austauschen, wenn das in der Kultur vorhanden ist, wobei Männer eigentlich eher nicht Ringe tragen. Aber wenn das bei eurer Kultur vorhanden ist und ihr das machen wollt, könnt ihr das in Schwanatana machen oder andere traditionelle Sachen, die nicht dem Islam widersprechen, kann man das machen in Schwanatana. Wie gesagt, normalerweise der Schmuck ist eher bei der Frau und der Mann begnügt sich, reicht ihm eigentlich, dass er eine Frau bekommen hat. Was man aber beachten sollte ist, wenn man kann, heutzutage finde ich das sehr, sehr wichtig, sollte man einen schriftlichen Ehevertrag machen. Das heißt, da nochmal alles hinmachen, vielleicht Unterschrift vom Vater und dem Mann, dem Wali sozusagen und dem Bräutigam. Die Frau kann gerne auch noch drauf unterschreiben. Was aber wichtig ist, sind noch weitere Bedingungen in der Ehe, bevor man heiratet. Das heißt, man gibt an, welche Bedingungen. Und man kann auch beim Geben sagen, ich gebe dir meine Tochter Fatima zur Ehefrau mit dem Mehr von 2000 Euro, 30 Goldstücken, je nachdem wie es abgemacht hat, unter der Aufsicht von drei, vier Zeugen oder an der Aufsicht dieser Zeugen, nimmst du an. Und er sagt das gleiche dann, wie der Vater das sagt, ich nehme deine Tochter so und so mit dem Mehr an, mit der Anwesenheit der Zeugen und dann ist das inshallah ta'ala besiegelt. Und die Bedingungen kann man auch noch aufzählen. Und sollte man vorher machen, was sind diese Bedingungen? Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und zwar, was ist euch wichtig in der Ehe, die Allah und sein Gesandter noch nicht bestimmt haben? Ja? Also man kann nicht Sachen in der Ehe bestimmen, sagen, ja, Wenn wir verheiratet sind, möchte ich auf jeden Fall neben dir schlafen. Oder möchte ich in einem Zimmer schlafen mit dir. Oder ich möchte, oder man sagt das Gegenteil. Er sagt, wenn wir verheiratet sind, dann will ich nie zu Hause sein. Das geht nicht. Also solche Bedingungen sind von an sich von Grund aus ungültig. Sie machen den Vertrag zwar nicht ungültig, aber sie sind selbst ungültig, weil dafür ist ja die Ehe da, dass man zusammenkommt, dass man intim wird, dass man zusammen wohnt. Ja, das ist eine sehr wichtige Sache, dieses Zusammenwohnen. Heutzutage ein bisschen verloren gegangen, dass man zusammen wohnt. Dass man, also bestimmte Sachen, die sowieso die Ehe voraussetzt, dass eine Ehe ist, sollte vorhanden sein. Aber ich spreche von anderen Sachen, wie zum Beispiel die Ehefrau sagt, ich möchte gerne meine Universität beenden. Ich bin jetzt, habe noch vielleicht ein halbes Semester, dann habe ich einen Doktortitel, kann Frauenärztin werden. Oder er sagt, ich möchte bitte noch mein halbes Jahr im Studium im Ausland fertig machen, und dann komme ich wieder und dann regeln wir alles. Dass man das alles festlegt. Ja, Sachen, die wichtig sind, die einem wichtig sind. Natürlich nicht zu viel und nicht zu viel Quatsch vielleicht reinmachen. Nicht, dass man Sachen sagt wie, ja, sie muss mir jeden Morgen Punkt 7 Uhr Frühstück machen und sie sagt, er muss jeden Abend 10 Uhr mir eine Massage geben. Ja, solche Sachen sind Quatsch. Ja. Sondern Sachen, die einem wichtig sind, die man gerne noch machen möchte oder die einem wichtig sind. Ich gebe euch einen Tipp von mir. Ich habe meine Frau versprochen, dass ich ihr immer ermöglichen werde, sich Wissen anzueignen. Ja, und das war ihre Bedingung und die habe ich akzeptiert und die fand ich sehr, sehr gut. Das ist zum Beispiel ein Tipp, was man machen kann, aber eine Bedingung, die man geben kann, weil nicht viele sind dafür, dass ihre Frau weiter lernen, studieren oder allgemein arbeiten gehen. Die Frau sagt zum Beispiel, okay, ich heirate dich, aber ich möchte meine Praxis weiterführen, ich möchte gern selbstständig werden, ich möchte das machen und man unterschreibt es. Wenn er das im Nachhinein verwirft, so ist die Ehe ungültig. Ja, nach Mehrheit der Gelehrten. Und das sind eben die Sachen, die einen binden. Nicht zu viel, aber so, dass man sich darauf einigt. Und diese Sachen bespricht man eigentlich vor der Nikah. Ja, das sind das alles, was man bespricht, bevor man Nikah macht. Und wenn man das aufgeschrieben hat und Nikah dann vollzogen hat, wie wir es jetzt besprochen haben, dann inshallah ta'ala ist man verheiratet und genießt dann seine Ehe in den ersten paar Monaten. Was macht man in diesen Monaten? In diesen Monaten lernt ihr noch besser kennen. Und ihr tut alles Mögliche, um euch zu verlieben. Außer eben, wie besprochen, die Intimität. Ihr tut alles, euch zu treffen, ihr telefoniert, ihr trefft euch draußen. Aber ihr plant eure Hochzeitsfeier. Wann soll sie stattfinden? Wo soll sie stattfinden? Wie soll sie stattfinden? Wen wollt ihr alles einladen? Gleichzeitig macht ihr euch auch auf die Suche nach einer Wohnung. Wo wollt ihr wohnen? Wie soll die Wohnung sein? Dann, wenn ihr eine Wohnung habt, dass ihr sie gemeinsam einrichtet. Was wichtig auch wäre, dass ihr einen Termin beim Standesamt macht und dann auch standesamtlich heiratet. Das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Sache und sollte eigentlich jeder, der hier in Deutschland lebt, das machen. Sich beim Standesamt auch anmelden und, und da heiraten. Hat viele, viele Vorteile und sollte man definitiv machen. Grundsätzlich rate ich nicht, ohne Standesamt zu heiraten. Wie gesagt, diese Zeit sollte man nutzen, um näher zu kommen. Um auch dass man die Familie noch ein bisschen näher kennenlernt, um das Ganze zu planen. Man sollte sich alles besprechen, wie man die Walima vorstellt. Und bezüglich der Walima ist es wichtig zu wissen, dass man die Grenzen Allahs einhalten sollte. Man sollte nicht verbotene Dinge machen. Denn wenn man eine Ehe, eine Gesellschaft aufbauen möchte, die Ehe ist der Grundbaustein für eine Gesellschaft. Und das Ganze aufbaut auf Haram. Was erwartet man von dieser Ehe? Man sollte sich nicht verausgaben, man sollte sich 10.000, 20.000 Euro Schulden machen, um eine fette, in Anführungszeichen, Hochzeitsfeier zu machen. Man sollte so mit den Ressourcen, die man hat, inshallah ta'ala nutzen, am besten eine Moschee mieten, da Essen geben, so viel man kann. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einmal Butter und Brot gegeben. Hat wenige andere haben Schafe geschlachtet, Kamele geschlachtet. Je nachdem, was für Möglichkeiten du hast, natürlich. Du kannst eine Walima ankündigen in der Moschee und alle Leute einladen dazu. Und je mehr Leute kommen, davon essen, das ist gut, inshallah ta'ala. Und ihr könnt natürlich Sachen planen. Ihr könnt sagen, möchte ich einen Vortrag da drin haben? Habe ich einen bestimmten Ablauf? Das ist euch alles überlassen. Wichtig ist, wirklich die Grenzen Allahs einzuhalten. Und darüber solltet ihr euch informieren, was ist alles erlaubt und was nicht. Was darf ich, was nicht. Aber die Grenzen Allahs sind eigentlich klar. Was man darf, was man nicht darf, sind klar. Und man sollte diese Grenzen einhalten, weil der Sinn der Walima ist nicht, richtig, Achtung, abzufeiern, sondern allen Leuten bekannt zu geben, dass man verheiratet ist. Man sagt, ey, ich bin verheiratet und die Schwester sagt, ich bin verheiratet. Ja, dass man sagt, okay, die zwei sind verheiratet, die sind ein Paar, wir wissen das inshallah ta'ala. und natürlich viel Segen zu bekommen. Je mehr Leute von dir essen, desto mehr Segen bekommst du. Und bei dem Propheten Sassam hat er so gemacht. Er hat die Leute gerufen, die haben gegessen, die wieder rausgeschickt, dann die nächsten gekommen. Ja? Also ist auch nicht von der Sunna unbedingt, dass man zu einer Ulima geht und da so lange bleibt, oder wenn es nicht so viel Platz ist, dass man den ganzen Platz einnimmt, obwohl man schon gegessen hat, sondern man nimmt seinen Teil von dem Essen, lässt seinen Teil vom Segen da und geht, damit andere kommen können. Und erschwert es natürlich auch der Person nicht. Was vielleicht auch wichtig ist, die ganze Sache um die Ulima drumherum sollte sich normalerweise der Braut und die Bräutigam nicht drum kümmern. Weil es ist eigentlich ihr Hochzeitstag. Ja, das sollten sich ihre Familien, ihre Freundinnen sich drum kümmern. Ja, bei dem Mann, ihm genügt es, wenn er Reis und Fleisch hat, das genügt ihm. Er braucht kein Tanze, kein Gesänge und was sowieso nicht erlaubt ist. Aber die Frau, sie kann inshallah ta'ala sich hübsch machen, sie kann unter den Schwestern sich gut anziehen. Sie können singen, sie können tanzen, sie können Def benutzen, keine weiteren Instrumente, aber sie können Def benutzen. Und sie können das machen, solange die sicher sind, dass die Männer sie nicht hören, inshallah ta'ala. Man kann das Ganze auch trennen, man kann sagen, die Männer gehen in die Moschee und die Frauen gehen in eine kleine Halle oder andersherum, oder man mietet eine Halle mit zwei Möglichkeiten. Also wo man das macht, kann man alles besprechen. Hauptsache nach den Grenzen Allahs, inshallah ta'ala. Die Frauen dürfen da ein bisschen mehr als die Männer, aber die Männer brauchen dafür nicht so viel, wie die Frauen das machen. Ja? Dass man inshallah ta'ala einen schönen Tag hat, dass man genießt, weil das ist der Tag der Frau und der Tag des Mannes. Und sie sollten da nicht selber dran arbeiten. Also der Mann und die Frau sollten nicht, der Braut und die Bräutigam sollten nicht hin und her rennen wegen dem Essen, sollten sich nicht drücken. Und das sollten die Mutter und der Vater machen, die Brüder, die Schwestern, die Freunde, die Bekannten, die sollten all diese Sachen übernehmen, damit die einen schönen Tag haben, damit der Mann mit den ganzen Leuten sitzt und sich unterhalten kann, und die Frau mit ihren Freunden sitzt und sich freuen kann und so weiter. Das ist eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit, inshallah ta'ala. Somit hättet ihr inshallah ta'ala die Nikah gemacht, nach 3 bis 6 Monaten eure Walima, und ihr würdet dann nach diesem Zeitpunkt inshallah ta'ala auch standesamtlich verheiratet sein und zusammenziehen und dann inshallah ta'ala eine glückliche Ehe führen. Für glückliche Ehe und Ehetipps und was dabei wichtig ist, werde ich inshallah ta'ala in Zukunft auch weitere Videos machen. Deswegen abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke hier unten, damit ihr Bescheid bekommt, und erzählt mir doch, wie es bei euch abgelaufen ist. Wie war eure Nikah? Wie habt ihr das handgehabt? Habt ihr bestimmte Regeln und Bedingungen festgelegt in eure Nikah? Wie habt ihr eure Walime gestaltet? Würdet ihr heute etwas anders machen? Wenn ja, was würdet ihr anders machen? Kommentiert mir all diese Sachen, inshallah ta'ala, damit wir einen Nutzen daraus ziehen können. Und vielleicht gibt es genug Informationen, um ein neues Video zu machen, um euch diese ganzen Tipps von euch wiederzugeben. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.